Abschnitt 58 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Buchstabe N und die Weltgeschichte. Der Herr, mit dem ich heute Nachmittag in einem Brünner Kaffeehaus ganz zufällig ins Gespräch kam, war solid angezogen, etwas korpulent, trug einen Zwicker, war aus Brünn und hieß, wie sich im Laufe unserer Unterhaltung herausstellte, Prochaska. Der Herr erwähnte Rio de Janeiro und ich fragte, ob er es vielleicht kenne. Ja, er komme von dort. In Geschäften? Er sei österreichischer Generalkonsul gewesen. Bis zum Umsturz? Nein, ich musste bleiben. Ich bekam aus Wien die Weisung, mein Amt zu liquidieren, und das hat halt bis jetzt gedauert. Waren Sie lange dort, Herr Generalkonsul? Ja, ein paar Jahre. Gesprächspause. Wo waren Sie denn vorher, Herr Generalkonsul? Früher war ich auf dem Balkan, in Uesküp, in Monastir, in Prizrent. Und siehe da, es stellt sich heraus, dass mein Tischnachbar, der wie der leibhaftige Weltfrieden aussieht, derselbe Konsul Prochaska aus Prizrent ist, dessen Namen ein Schlachtruf der europäischen Kriegshetzer gewesen ist, dessen Affäre Europa in Kriegsgefahr versetzt hat und das erste eklatante Vorspiel des österreichisch-serbischen Krieges, also des Weltkrieges, war. Interessant. Aber ich kann ihn doch nicht so direkt interviewen über seine weltpolitische Rolle. Ich kann auch nicht einen fremden Herrn über seine allerintimsten Privatangelegenheiten fragen. Daher beginne ich sehr diskret. Ist es wahr, Herr Generalkonsul, dass Sie 1912 von den Serben kastriert worden sind? Der Herr Generalkonsul AD lächelt verbindlich. Keine Spur. Ich saß in Prizrent als Konsul, als die serbische Armee, die die Türken besiegt hatte, auf ihrem Vormarsch über Pristina und das Amselfeld in Prizrent einrückte. Es war die dritte Armee unter dem Kommando des Generals Jankovic. Die Verhältnisse in der Stadt waren natürlich die denkbar verwirrtesten, und da Serbien schon seit der Annexionskrise in gespanntem Verhältnis mit Österreich lebte, so war meine Situation noch komplizierter. In dem Haus, in dem ich wohnte, waren auch Soldaten untergebracht. Die Bevölkerung konnte meiner Mission nicht sehr sympathisch gegenüberstehen. Wahrscheinlich wurde auch irgendetwas Nachteiliges über mich ausgesprengt. Kurzum, ich lebte sozusagen via facti als Gefangener in meinem Hause und konnte keine Nachrichten schicken. Statt sich mein Stillschweigen aus dem Zustande einer in Okkupation befindlichen Stadt zu erklären, beeilte man sich in Wien, die furchtbarsten Schauermärchen über mich zu erdichten. Was hierbei absichtlich lanciert worden ist, um den Hass gegen Serbien zu schüren, kann ich natürlich nicht sagen. Vom 2. bis zum 25. November saß ich so in Prizrent. Endlich konnte ich nach Uesküp abreisen. Ob dies auf Weisung vom Hauptquartier des damaligen Kronprinzen, Klammer auf, und jetzigen Königs, Klammer zu, Alexander geschah, weiß ich nicht. Kurz und gut, ich kam nach Uesküp. Und von dort ging ein Telegramm mit der großen Sensation nach Belgrad ab, dass ich, den die ganze Welt zu Tode gemartert glaubte, noch am Leben und hier angekommen sei. Die Depesche lautete einfach: Konsul Prochaska u Skopelje. Mehr war nicht zu sagen. Wenn Konsul Prochaska u Skopelje, das ist in Uesküp, ist, so lebt er und alle Meldungen von Hinrichtung und Todesmarter sind als unwahr erwiesen. Kein Buchstabe braucht hinzugefügt zu werden. Der Telegrafenapparat beging aber einen Druckfehler, indem er doch einen Buchstaben hinzufügte, den kleinen, harmlosen Buchstaben N. Und auf dem Telegrammstreifen stand bei der Aufnahme in Belgrad: Konsul Prochaska u Skopeljen. Was das bedeutet, konnte man am nächsten Tag in riesigen Lettern in den Wiener Blättern lesen, für die es ein besonderer Glücksfall schien, Erotik und Kriegspolitik und Sensation in ein und derselben Meldung vereinigen zu können: der österreichische Konsul entmannt. Furchtbare Schändung des Konsuls Prochaska, schwere Verletzung des Völkerrechts an unserem Vertreter und so weiter. Je schneidiger, desto besser. Ich sandte inzwischen ein ausführliches Diensttelegramm nach Wien. Ein so ausführliches, dass 4 Beamte 3 Tage und 3 Nächte mit der Dechiffrierung zubrachten. Auch als diese Arbeit beendet war, beeilte sich Graf Berchtold nicht, die Unwahrheit aufzuklären und damit die Kriegsstimmung, die sich Europas bemächtigt hatte, zu beseitigen. Ob er vielleicht meinem Chiffre-Telegramm nicht traute? Jedenfalls sandte er 2 Beamte des Ministeriums zu mir, den Generalkonsul Edel, der jetzt als ungarischer Legationsrat in Wien lebt, und den Konsul Rakic, der nach dem Kriege südslawischer Gesandter in Sofia wurde. Ich saß in Uesküp beim Frühstück. Ein Schinkenbrot und 2 Eier, als die beiden Wiener Herren eintraten. Das Schinkenbrot hatte ich schon verzehrt, und die Abgesandten wunderten sich nicht wenig, als sie mich mit roten Backen vor dem Rest dieser Mahlzeit sitzen sahen und hörten, dass ich ihnen in normaler Stimmlage guten Morgen wünsche. Inzwischen hatten sich aber auch andere Staaten davon überzeugt, dass alle meine Glieder intakt seien, und man musste die Hetze unterbrechen. Erst ein Jahr später brach sie erfolgreich wieder aus. Der Weltkrieg. Ich selbst ahnte nichts von dem verstümmelten Telegramm und seinen welthistorischen Konsequenzen. Nach meiner Rückkehr hat mir Sektionschef Montlon die ganzen Folgen des Buchstaben N erklärt. Dass ich von den Serben nicht Uskopeljen worden sei, wusste ich allerdings schon vorher. Ein hübsches Mädchen kommt ins Café. Herr Generalkonsul Prochaska mustert es mit einem interessierten Blick. Ende von Abschnitt 58.